1. Jesus Verlies Dicen Ort und Kirti in sein Heimatstadt Zurich, begleitet von seinen Jungen. 2. Sabbat began in der Synagoge zu lehren, woraufhin viel Zuhörer erstaunt fragten, woher die Fähigkeiten und die im Verlichen Weisheit habe und wie solche Wunder durch sein Hand geschehen konnten. 3. Sie fragten sich, ob dies nicht der Zimmermann sei, der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Hoseas, Judas und Simon, dessen Schwestern ebenfalls unter ihnen lebten, daher nahmen sie anstoßen ihm. 4. Jesus erklärt ihnen daraufhin, dass ein Prophet nur in seiner Heimatstadt, unter seinen Verwandten und in seinem eigenen Haus kein Anerkennung findet. 5. Folglich konnte dort kein bedeutenden Wunder vollbringen, außer dass einige Kranke durch Handauflegung heilte. 6. Wundert sich über ihren Unglauben und zog anschließend durch die umliegenden Dörfer, zu lehren. 7. Dann rief die Zwölfjünger zu sich und begann, sie paarweise aus Susenden, wobei ihnen vollmacht über unrein Geister verli. 8. Weis sien, für ihr Reis nichts mitzunehmen außer einem Wanderstab, weder brot noch ein Tasch noch Geld im Gürtel sollten sie bei sich haben. 9. Sie dürften Sandalen tragen, sollten aber nicht zwei Gewander besitzen. 10. Des Weiteren sagte ihnen, dass sie in jedem Haus, das sie betreten würden, bleiben sollten, bis sie von diesem Ort weiterzogen. 11. Sollte ein Ort sie jedoch nicht aufnehmen oder ihr Botschaft nicht erhören, sollten sie diesen verlassen und den Staub von ihren Füßen schütteln, als seichen gegen sie. 12. Daraufhin zogen sie aus und verkündeten, dass die Menschen Bussitan sollten. 13. Sie trieben viel Dämonen aus, saubten zahlreich Kranke mit all und heilten sie. 14. König Herod's Erfer von Dicen Irenissen, die Jesu name weith in bekannt word, und einige behaupteten, Johannes der Taufer sei von den Toten auferweckt worden, weshalb none Wundercrafter in ihm workten. 15. And a wiederum meinten, sei Elias, warend weitere in für einen Propheten hielten, anlich den Propheten der Vergangenheit. 16. Als Herds dies hort, ossete die Überzeugung, dass der von ihm enthauptet Johannes auferstanden sei. 17. Herods hat namlich Johannes gefangen nehmen und ins Gefängnis werfen lassen, und swore wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, die geheiratet hat. 18. Johannes hat Herds namlich erklärt, dass es ihm nicht erlaubt sei, die Frau seines Bruders zur Ehefrau zu nehmen. 19. Herodias hegte deswegen Groll gegen Johannes und wollte in Toten, konnte dies jedoch zunachs nicht umsetzen. 20. Herods furchte Johannes, die in als gerechten und heiligen Mann anerkannte und in Schutzte, obwohl oft an sich a word, wenn Johannes horte in denet gern zu. 21. Als jedoch ein paar Sender anlass kam, namlich Herds Geburtstag, verinstaltet of ein Festmahl für sein Hofbeamten, die Militarführer und die Angesehensten Personlichkeiten Galilas. 22. Als die Tochter der Herodias hearing kam und tanzte, Jeffiel dies Herds und seinen Gasten say, woraufhin der König dem Mädchen versprach, Verlange von mir, was du möchtest, und ich werde es dir geben. 23. Oschwara sogar, was immer du von mir verlangst, word ich dir geben, selbst die Hafte meins Reichs. 24. Das Mädchen ging hinaus und fragte ihr Mutter, was sie verlingen soll, dies antwortet, den Kopf Johannes des Taufers. 25. Sofort kehrte sie eilig zum König Zurich und bat ihn ich mochte, dass du mir unversuglich den Kopf Johannes des Taufers auf einer Schüssel gibst. 26. Der König war darüber sehr betrübt, doch aufgrund seiner Eiden der Anwesenheit seiner Gast wollte ihr bitte nicht erblennen. 27. Unversuglich sandt der König einen seiner Leibwächter aus und befahl ihm, Johannes Kopf zu holen, dieser ging und enthauptet in ihm Gefängnis. 28. Anschließend brachte den Kopf auf einer Schüssel, übergab in dem Mädchen, und das Mädchen reichte in ihrer Mutter weiter. 29. Als Johannes Jünger Devon Horton, kamen sie, nahmen seinen Leichnam und bestatteten ihn in einem Grab. 30. Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm als, was sie getten und gelehrt hatten. 31. Er sagt zu ihnen, kommt mit mir in einen einsamen Ort, wo wir uns etwas ausruhen können, denn es kämen und jingen so viel Menschen, dass es ihnen nicht einmal zum Essen fanden. 32. Daraufhin führen sie mit dem Schiff all einen abgelegenen Ort. 33. Wir sahen sie jedoch abfahren und erkannten sie, daraufhin liefen sie aus allen Städten zu fast dorthin und kamen noch vor ihnen. 34. Als Jesus ostieg, so er die große Menschenmengen im Fand mitlied mit ihnen, sie scharf one hörten wären, daher begann er, sie ausfällig zu lehren. 35. Als es bereits spät ward, traten Seinjüngeren in Herren und sagten, dieser Ort ist abgelegen, und die Zeit ist schon fortgeschritten. 36. Schick die Lutweg, damit sie in die umliegenden gehofften Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. 37. Erwidet ihnen jedoch, gebt ihnen zu essen. Sie fragten in daraufhin, sollen wir hingehen und brotfers 100 Denar kaufen, sie zu speisen. 38. Fragte sie, why will brot hat Getten Satnak. Nachdem sie nachgesehen hatten, berichteten sie, fünf brot und zwei Fieschen. 39. Daraufhin befahl ihnen, allen Gruppen auf dem grünen Grasplatz zu nehmen. 40. Sie setzten sich in Jordaniten Rehen zu 100 und zu 50 Personen nieder. 41. Dann nahm die fünf brot und die zwei Fieschen, blickte zum Himmel auf, sprach den Siegen, brach die brot und gab sie seinen Jungen, damit die sie den Luten austeilten, auch die zwei Fieschen verteilten unter all. 42. All Assen und Werden satt. 43. Anschließend sammelten sie die übrig geblieben in Brotstock und Fieschen ein, die Zwölf Korb Fulton. 44. Die Anzahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, betrug 5000. 45. Unmittelbar danach drang die Seinjünger, ins Schiff zu stagen und im Sam gegenüberliegenden Ufer Babesader vorauszufahren, waren die Menschenmen gentlies. 46. Nachdem sich von ihnen verabschiedet hat, begab sich auf einen Berg, zu beten. 47. Als es Abend ward, befand sich das Schiff mitten auf dem See, waren all einen Land war. 48. So, why sie beim Ruden groß Muhe hatten, die der Wind ihnen entgegenstand, daher kam in der Wirten Nachtwasch zu ihnen, in dem über den Sieging, und wollte an ihnen vorbeigehen. 49. Als sie in jedoch auf dem See gehen sahen, hielten sie in für ein Gespenst und schrien auf. 50. Denn als sahen in und waren zu tiefst erschrocken, Docker sprach sofort zu ihnen und sagt, sei getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. 51. Er stieg zu ihnen ins Schiff, woraufhin der Wind sich legte, sie waren jedoch über allmassen erstaunt. 52. Denn sie hatten die Bedeutung des Wunders mit den Broten nicht verstanden, die Horrors verhärtet war. 53. Nachdem sie übergesetzt hatten, erreichten sie das Land Genesaret und legten dorten. 54. Sobald sie aus dem Schiff gestiegen waren, erkannten die Lüte in Sofort. 55. Sie liefen durch die gesamte Umgebung und begannen, die Kranken auf Trajan dorthin zu bringen, wo sie horten, das sich aufhielt. 56. Überall, wo in Dorfer, Stadti oder gehofft kam, legten sie die Kranken auf die Marktplatz und beten in, das sie wenigstens den Sorn seins Gewands berühren dürften, und all, die in Beruten, wurden geheilt.